Wollendorf ist eine Gemeinde in der Südeifel, unweit von Prüm und direkt an der Grenze zu Luxemburg. Der Ort ist mittlerweile bekannt für archäologische Funde aus vorgeschichtlicher und aus der Römerzeit, besitzt aber mit dem Schloss Weilerbach auch eine bemerkenswerte Schlossanlage aus der Zeit des Rokoko. Dicht oberhalb des Bollendorfer Ortsteils Weilerbach steht am Wegesrand der übrig gebliebene aus massivem Sandstein herausgearbeitete Sockel eines römischen Diana-Weihebildes. Die römische Göttin der Jagd muss einst in eindrucksvoller Größe hier am unteren Hang des Verschweiler Plateaus auf die des Weges ziehenden Passanten herabgeblickt haben. Die Sockelinschrift bedeutet: Der Göttin Diana hat Quintus Postumius Potens den Stein gewidmet und das Gelübde erfüllt. Warum der obere Teil des Denkmals zerstört wurde, kann man nur vermuten. Die üblichen Verdächtigen sind natürlich die frühen Christen, denen die heidnischen Denkmäler ein Gräuel waren. Hoch über dem Bollendorfer Ortsteil Weilerbach und unweit des Diana-Weihesteins liegt nahe der Kante des Plateaus ein natürliches Felsgebilde, das wohl schon seit vorgeschichtlicher Zeit als Opferstein diente. Es wird auch als Opferaltar oder Heidenstein bezeichnet. Auf seiner Oberseite ist eine Vertiefung eingemeißelt und ein Abflusskanal für das Opferblut. Dieser gewaltige natürliche Altar wurde seit Urzeiten als Opferaltar und für kultische Zwecke benutzt. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Kultstein von einem unermüdlichen Bekämpfer des Heidentums mit dem Traktor umgerissen. Erst 1971, und mit großem technischen Aufwand, konnte der Felsen wieder aufgerichtet und an seinen Platz gestellt werden. Zu erreichen ist der Opferstein über die Schotterstraße auf der Hochfläche, kurz vor den Wällen der Niederburg. Das Fraubillenkreuz ist ein Menhir, der zu einem Kreuz umgearbeitet wurde. Er steht an einem Wegrand auf dem Verschweiler Plateau, zwischen Schonkweiler und Bollendorf, in der Nähe einer Wegkreuzung und ungefähr 4,5 Kilometer vom Diana-Weihebild entfernt. Nach der Überlieferung hat der im Eifeler Raum verehrte Missionar Willibrord den etwa 5000 Jahre alten Menhir eigenhändig in Kreuzform umgemeißelt und so christianisiert. In den Stein sind zwei Figurennischen eingehauen, die von Löchern umgeben sind. Er ist heute noch etwa 3,3 Meter hoch. Die ursprüngliche Höhe lag zwischen 4 und 5 Metern. Der Goloring ist ein fast kreisrunder keltischer Ringwall von 190 Metern Durchmesser. Im Westen, Norden und Süden sind Wall und Graben durch einen Eingang unterbrochen. Die Breite des westlichen Eingangs beträgt ca. 40 Meter, die beiden anderen Eingänge sind jeweils nur ungefähr 2 Meter breit. In der Mitte des Innenraums erhebt sich etwa 30 Meter von der äußeren Umwallung entfernt ein ebenfalls nahezu kreisrundes Plateau. In der Mitte des Golorings muss ein ca. 50 cm dicker Pfosten von 8 bis 12 Metern Höhe gestanden haben. Der äußere Wall wurde aus dem Aushub des innerhalb des Walls liegenden Grabens aufgeschüttet. Das Erscheinungsbild der gesamten Anlage deutet darauf hin, dass es sich um ein Heiligtum oder einen Kultplatz handelte. Das Gelände liegt in einer Höhe von etwa 310 bis 320 Metern und fällt nach Süden und Südwesten hin flach ab. Die Anlage ist etwa doppelt so groß wie Stonehenge und wirft die Fragen auf, was genau hier zelebriert wurde. Sicher ist, dass es sich beim Goloring um eine der bedeutendsten archäologischen Anlagen der Eisenzeit in Rheinland-Pfalz handelt. Der Goloring befindet sich unweit der Landstraße 52 und der Ortschaft Wolken, in der Nähe von Koblenz. Eine freie Besichtigung der Anlage ist nicht möglich, da sie auf einem abgesperrten ehemaligen Bundeswehrgelände liegt. Jedoch werden ab und an geführte Gruppen über das Gelände geleitet, vor allem am Tag des offenen Denkmals.